das, was er uns hinterlassen hat, als Erklärung für diesen Tag, für diesen Junitag, das haben wir natürlich akzeptiert. Wir wussten ja nicht, was die anderen dazu gesagt haben. Das wussten wir nicht. Also war das für uns eine Sache, dass man ihm großes Unrecht angetan hat. So war die Meinung immer, immer. Meine Mutter hat ihn als Heiligen verehrt. Und der Opa, das war derjenige, der also alles erdulden musste und unschuldig war. Und das, was man gegen ihn erhoben hat, das war eben nicht richtig. So in dem Licht wurde es uns immer berichtet. Und dann war ja das für mich ein ganz schwerer Schlag, nachdem die da das Urteil verlesen haben in Moabit, dass da doch die Sache anders betrachtet wurde, ja. Das ist eben doch meine Meinung, dass er die sehr zu seinen Gunsten dargestellt hat. Dieses Verhör, es geht ja im Grunde genommen immer nur um dieses Verhör und die Folgen des Verhörs. Otto Bußdorf, der Kommissar aus Köpenick. Eine Polizistenkarriere vom Kaiserreich bis zur DDR. Ein Feature von Peter Hillebrand. Er hat diese Bücher geschrieben, die ja als Lehrbücher direkt bezeichnet werden. Und es war seine Berufung, kann man sagen. Er war also ein ganz hervorragender Kriminalist. Und er hat Fälle aufgeklärt, die waren damals sensationell. Er ist dem Kaiser vorgestellt worden, 1914, als junger Mann. Das ist doch was. Also ich glaube auch manchmal hat er gedacht, er ist klüger als alle anderen, ja. 7. Verhandlungstag im Prozess gegen die Verbrecher der Köpenicker Blutwoche. Heute ist die Beweisaufnahme gegen Bußdorf. Wir kennen ihn schon. Er ist jener wandlungsfähige Kriminalkommissar, jener hartnäckige Leugner, der mit unverschämter Miene den Biedermann spielt. 1950, Landgericht Ost-Berlin. Prozess gegen Verantwortliche und Beteiligte der sogenannten Köpenicker Blutwoche. Eine Verhaftungs-, Folter- und Mordaktion der SA im Juni 1933. Otto Bußdorf ist einer von 61 Angeklagten. Der Rundfunk der DDR zeichnet die Verhandlung auf. Die Unverfrorenheit, mit der die Angeklagten des Prozesses um die Köpenicker Blutwoche das Gericht und die Öffentlichkeit zu täuschen versuchen, kam besonders deutlich in der Vernehmung des Angeklagten Bußdorf zur Person zum Ausdruck. Eben fragt Landgerichtspräsident Ranke den Angeklagten. In einem Bericht der damaligen Untersuchungskommission wird festgestellt, dass Sie bis zum 31.12.1930 Mitglied der SPD waren. Jetzt halte ich Ihnen weiter vor, dass Sie aber schon zur selben Zeit heimlich Mitglied der NSDAP gewesen sind und über eine Tarnung durch eine gewisse Frau Becker Mitgliedsbeiträge an diese NSDAP gezahlt haben. Ich bin niemals Mitglied der NSDAP gewesen. Niemals. Also Schwende, was da drin steht. Sie meinen, das ist falsch, jawohl, was da drin steht? Jawohl. Dann halte ich Ihnen vor, Angeklagter, was Sie selbst bezüglich Ihrer Mitgliedschaft in Ihrem Lebenslauf vom 28. April 1938 geschrieben haben. In Ihrem von Ihnen selbst geschriebenen Lebenslauf, der sich ebenfalls bei Ihren Personalakten befindet, haben Sie wörtlich Folgendes geschrieben. Nachdem ich wie viele Kollegen der SPD 2,5 Jahre angehört hatte, wurde ich im Februar 1931 förderndes Mitglied der NSDAP. Bin ich denn der NSDAP eingetragen? Sie sagen, niemals. Sie sind gar nicht eingetragen. Nein, niemals. Das Document Center schreibt uns, ich übersetze ins Deutsche, dass Sie seit dem 1. Mai 1933 unter der Mitgliedsnummer 2.582.411 Mitglied der NSDAP gewesen sind. Dass Sie außerdem in der SA als Scharführer und Referent für politische Angelegenheiten bei der SA-Standarte 15 Mitglied gewesen sind. Was antworten Sie auf diese Feststellungen des Document Centers? Ja, Herr Präsident, ich habe nie einen Antrag gestellt, eine Partei einzukommen, und da muss er mir vorgelegt werden. Ich denke, dass Otto Busdorf an seiner Person gescheitert ist, weil er halt immer nur seinen Vorteil draus ziehen wollte, immer nur ich. Nächste Station, Köpenick. Köpenick, früher Köpenick bei Berlin, seit 1920 eingemeindet. Vor über 100 Jahren wurde die Stadt weltbekannt. Der Mann, dem sie das zu verdanken hat, ist überall präsent. Zum Hauptmann von Köpenick heißt das Bistro am S-Bahnhof. Der Fahrradladen daneben wird mit seinem Konterfei. Sogar eine Grundschule trägt seinen Namen. Und vor dem Rathaus steht eine lebensgroße Bronzestatue. 1904, zwei Jahre bevor der Schuster Wilhelm Vogt als Hauptmann verkleidet die Stadtkasse ausraubte, begann Otto Busdorf bei der Berliner Polizei seine Laufbahn. Während der Hauptmann von Köpenick sich nur wenige Stunden in Köpenick aufhielt, lebte der Kommissar fast sein ganzes Leben hier. Seine Enkeltochter Renate Ulrich wohnt noch heute in der am Waldrand gelegenen Siedlung Uhlenhorst, wo Otto Busdorf einst im eigenen Haus mit Frau und zwei Töchtern lebte. Naturnah und abgeschieden. Aber mit der S-Bahn war er in einer guten halben Stunde im Polizeipräsidium am Alexanderplatz. Er hatte also wunderschöne Jagdtrophäen. Das eine Zimmer war voller Hirsche und Rehe war er ja. Und dann hatten sie einen Kronleuchter, das waren so verschlungene Geweihe. Er war leidenschaftlicher Jäger und er hat ja auch in den Forsten, aber dann praktisch auch als Polizist gewirkt. Es sind viele Förster ermordet worden von Wilddieben und da ist er immer wieder zum Einsatz gekommen. Hier in der Nähe und auch in Ostpreußen. Und da ist er natürlich auch zur Jagd gegangen. Renate Ulrich ist 79 Jahre alt. Sie bewahrt den Aktenordner mit Briefen, Dokumenten und Erinnerungsstücken auf. Eine Ansichtskarte aus New York, Zeitungsausschnitte, ein Haftbefehl, Briefe aus dem Zuchthaus. Als Otto Busdorf 1957 starb, war sie 22 Jahre alt. Kriminalkommissar Otto Busdorf. Ein deutsches Polizeischicksal in der Mitte des 20. Jahrhunderts. So lautet der Titel der Bachelorarbeit von Marco Gröschel. Was mich beeindruckt hat, waren halt die kompletten wilderer Sachen, dass er denen halt durch seine akribischen Ermittlungen auf die Schliche gekommen ist. Und anhand der Mittel, die er hatte, hat er das alles sehr gut und teilweise lückenlos vollbracht. Der 26 Jahre alte Polizist schloss damit 2012 den Studiengang Polizeivollzugsdienst an der Fachhochschule der Brandenburgischen Polizei ab. Bei dem Herrn Busdorf hat mich halt interessiert, dass er so vielseitig war, dass er trotz der vielen Schwierigkeiten, die ihm bereitet wurden, dass er sich trotzdem so durchgesetzt hatte und wie in diese glorreiche, erfolgreiche Geschichte des Herrn Busdorf, wie dann dieser Bruch entstanden ist. Auf allerhöchsten Befehl seiner Majestät des Kaisers und Königs. Einladung zum Krönungsfest im Königlichen Schlosse am 14. Januar 1914 für den Kriminalschutzmann Herrn Busdorf. 90 Jahre nach dem Krönungsfest räumt der neue Bewohner des Hauses, in dem Busdorfs Witwe gewohnt hat, den Dachboden auf und stößt dabei auf einen Karton mit Papieren von Otto Busdorf. Darunter die Einladungskarte. Und ein in Leder gebundenes kleines Notizbuch. Von den 86 Seiten sind 84 eng beschrieben. Die Eintragungen umfassen den Zeitraum 1909 bis 1912. Adressen von Kontaktpersonen, Polizisten und Notizen zu Verdächtigen diverser Verbrechen. Einen Bankräuber, der im schlesischen Myslowitz mit zwei Komplizen einen Kassierer erschossen hat und mit 7000 Mark über die nahegelegene Grenze nach Russland geflüchtet ist, identifiziert Busdorf und hält die Beschreibung im Notizbuch fest. Sucholowski, schwarzer steifer Hut, schwarzer Überzieher, Krimmerkragen, grauer Anzug, Überzieher mit Husarenschnüren. 2 Monate lang jagt Busdorf den Mann. Ich hatte seine Spur erst in Russland gefunden und ihn dort durch Galizien und ganz Deutschland nach Bremen verfolgt. Hier stellte ich fest, dass er 2 Tage vor meiner Ankunft mit dem Lloyd-Dampfer Zieten nach Amerika abgefahren war. In russischer Studentenkleidung mit falschen Legitimationspapieren hatte man ihn anstandslos passieren lassen. Der Detektiv ließ nicht mehr locker. Er fuhr nach Southampton, um auf dem Dampfer St. Louis, welcher zur Abfahrt bereit lag, die Jagd fortzusetzen. Er kalkulierte dabei ganz richtig, dass die St. Louis die Zieten trotz einer 4 Tage späteren Abfahrt noch einholen könne. New Yorker Staatszeitung, 17. März 1911. Ich fuhr mit telegrafisch erbetener Genehmigung des Landgerichts Beuthen von Bremen nach Southampton, wo ich aufgrund falscher Legitimationspapiere, die ich noch von meiner Russlandreise bei mir führte, die Fahrkarte zweiter Klasse nach Amerika erhielt. Die Legitimation enthielt natürlich keinen Hinweis darauf, dass ich Kriminalbeamter war, und ich selbst hatte mich als solcher nicht legitimiert. Mein Reisegepäck bestand aus einem Pappkarton mit dem Nötigsten, das ich mir in Bremen schnell gekauft hatte. Einen besonders vertrauenerweckenden Eindruck konnte ich also nicht gemacht haben. Wir wären wohl auch am selben Tage wie der Dampfer Zieten in Amerika gelandet, wenn nicht ein schweres Unwetter unsere Fahrt verzögert hätte. So lag die Gefahr nahe, dass wir später ankommen könnten und mir der verfolgte Mörder bei der Landung durch die Lappen gehen würde. Ich wandte mich nun an den ersten Offizier, machte ihm Mitteilung von meiner Beamteneigenschaft und meinem Auftrag. Am letzten Montagnachmittag kam die St. Louis mit der Zieten in direkte Verbindung und Bußdorf sandte die folgende drahtlose Depesche. Raubmörder Sucholowski, Schiffsliste 6, Nummer 11, heimlich festnehmen, fesseln, Vorsicht, 7000 Mark abnehmen. Damit war das Schicksal Sucholowskis entschieden. Als er zur Impfuntersuchung den Schiffsarzt passierte und die Hände vorstreckte, hatte er plötzlich zu seiner größten Überraschung ein paar stählerne Manschetten an und wurde unter Deck in einem sicheren Raum untergebracht. Mit einem mir entgegengesandten Regierungsboot gelangte ich 1,5 Stunden früher in den Hafen von New York als der Dampfer Zieten mit dem gesuchten Mörder. Bußdorf ist ein Mann von 34 Jahren, von mittelgroßer, mehr hagerer als starker Figur, mit einem ausgeprägten Detektivgesicht und lebhaftem Gang. Der Typus eines erfolgreichen Kriminalisten. In Bußdorfs Notizbuch finden sich Abfahrtzeiten von Zügen und Schiffen und seine Ausgaben. Depesche an das Landgericht Beute, 7,20 Mark. Ein paar Handschellen gekauft in Southampton, 3 Mark. Zurück in Deutschland macht sich Bußdorf auf die Suche nach den beiden Komplizen des Myslowitzer Banküberfalls. Ich konnte den einen nach langem Suchen in Paris, Warschau, Moskau, St. Petersburg und in Sibirien dort festnehmen. Den dritten fand ich im Gefängnis in Oberschlesien, wo er unter falschem Namen Unterkommen gefunden hatte. Der in Amerika festgenommene Mörder wurde später ausgeliefert, der in Sibirien festgenommene dort gehängt. So wurden die 3 Raubmörder der verdienten Strafe zugeführt, nachdem ich sie um die halbe Erde verfolgt hatte. Bußdorf addiert seine Reisestrecken und kommt auf exakt 26.810 Kilometer. Seine Ausgaben betragen 3.019 Mark und 20 Pfennige. Nach Ende des Ersten Weltkriegs nimmt die Bilderei erheblich zu. Allein 1926 werden 24 Forstbeamte getötet und 23 verletzt. Die Statistik verzeichnet für denselben Zeitraum 18 getötete Wilderer. Bußdorf entwickelt sich zum Experten bei der Aufklärung von Förstermorden und der Bekämpfung der Wilddieberei. 1928 veröffentlicht er den ersten Band seines dreibändigen Werks Wilddieberei und Förstermorde. Ein Lehrbuch für Förster und Kriminalisten, das zugleich anschaulich von Kriminalfällen erzählt. Auch dienstlich findet er Anerkennung. Bußdorf, seit etwa 15 Jahren fortgesetzt mit der Aufklärung besonders schwieriger Verbrechen außerhalb Berlins beauftragt gewesen. Große Lebensgefahr, vorbildlicher Mut, Unerschrockenheit, gute Resultate. Eine Reihe von Wilddieben, Klammer auf, Mörder, Klammer zu, im Nahkampf und in der Notwehr erschossen. Aus der Personalakte Bußdorf. Gut, man weiß es nicht, wie die Situation als Ganzes war, ob es jetzt Glück war oder einfach nur Erfahrung, dass er dem körperlich so nahe kommen konnte, dass er ihn stellen konnte. Eigensicherungstechnisch würde ich natürlich in der heutigen Zeit sagen, Finger weg. Das ist gefährlich, weil man nie weiß, wie die jeweiligen Leute reagieren. Aber wenn es natürlich bei ihm größtenteils geklappt hat, dann ziehe ich meinen Hut davor. Affäre Blum von R.A. Stemmle. Unserem heutigen Hörspiel liegt ein tatsächliches Geschehen zugrunde, das vor vielen Jahren in der deutschen Öffentlichkeit größtes Aufsehen erregte. Was damals die Meinungen aufeinanderprallen ließ, ist inzwischen Geschichte geworden. Die Menschen, die in diese Affäre verwickelt waren, sind heute tot oder vergessen. Bußdorf klärt auch gewöhnliche Morde auf. In Magdeburg löst er sehr zügig zwei Fälle, bei denen die örtliche Polizei nicht weitergekommen ist. 1926 wird er erneut dort bei einem Fall hinzugezogen. Einem Fall, der sich zum Justizskandal ausweitet und Stoff von Roman, Film und Hörspiel wird. Die Affäre Blum. Ich muss Sie bitten, sich sofort anzuziehen und mitzukommen. Ja, bitte? Ich muss Sie verhaften. Verhaften? Ja, warum denn? Das muss doch ein Irrtum sein. Das ist leider kein Irrtum, Gefahr. Darf ich mal den Haftbefehl sehen? Ja, hier, bitte. Wegen Mordverdacht? Aber du, das beruhige, muss doch... Beruhige dich, Sabine, das ist ja Blödsinn. Bitte beeilen Sie sich, Herr Dr. Blum. Also komm, Sabine, das Ganze wird sich schnell aufklären. Ruf sofort Dr. Wormser an, sag ihm, dass ich in Untersuchungshaft bin. Wo? Im Polizeipräsidium. Und sag ihm auch, dass ich unter Mordverdacht stehe. Ja. Aber Jakob, das ist doch alles Wahnsinn. Ein Hörspiel des Süddeutschen Rundfunks von 1953. Die Akteure haben fiktive Namen. Blum heißt tatsächlich Rudolf Haas, ist Fabrikant in Magdeburg und hat seinen Buchhalter Helling entlassen. Kurz darauf ist Helling verschwunden. Seine Familie meldet ihn als vermisst, doch dann tauchen Schecks von ihm auf. Ein junger Mann namens Richard Schröder wird bei dem Versuch verhaftet, einen dieser Schecks einzulösen. Befragt, woher er die Schecks habe, gibt er an, er sei von einem ihm unbekannten reichen Mann angeheuert worden, eine Leiche vorzuschaffen. Das Scheckheft habe er bei dem Toten gefunden. Die Leiche ist weg, aber offenbar handelt es sich um den vermissten Buchhalter Helling. Ermittlungen ergeben, dass er am selben Tag verschwunden ist, an dem er beim Finanzamt einen Steuerbetrug seines Chefs anzeigen will. Der Untersuchungsrichter schließt daraus, dass der mysteriöse reiche Mann Hellings Chef Rudolf Haas sein muss. Ohne weiteren Beweis lässt er Haas verhaften. Der reiche Fabrikant Haas ist Jude und steht den Sozialdemokraten nahe. Der Untersuchungsrichter gehört zum antisemitischen, extrem rechten Lager, wie auch Richard Schröder. Da der Untersuchungsrichter sich weigert, für Haas entlastende Umstände zu ermitteln, schaltet dessen Verteidiger, Heinz Braun, den für Magdeburg zuständigen sozialdemokratischen Oberpräsidenten der Provinz Sachsen ein und den Ermittler Bußdorf. Im Hörspiel heißt er Bonte. Wir müssen was tun. Kennen Sie Bonte? Den Berliner Kriminalkommissar? Ja, der muss her. Ich fordere ihn vom Innenministerium an. Das darf ich. Da kann keiner was dagegen machen. Bußdorf ermittelt zusammen mit dem Verteidiger auf eigene Faust. Er durchsucht Schröders Haus, allerdings ohne richterlichen Beschluss, und findet im Keller die Leiche des Buchhalters. Dennoch behauptet der Untersuchungsrichter weiter, Haas sei der Anstifter des Mordes. Die nationalistisch-antisemitische Presse unterstützt ihn dabei. Erst als Bußdorf nachweist, dass die tödlichen Schüsse aus Schröders Waffe stammen, legt der ein Geständnis ab. Er habe den arbeitssuchenden Helling mit einem Inserat in eine Falle gelockt und ausgeraubt. Fabrikant Haas kommt nach 7 Wochen Untersuchungshaft frei. Schröder wird zum Tode verurteilt, dann aber zu lebenslänglich begnadigt. Ich weiß jetzt mehr als vorher. Ich weiß, was uns allen bevorsteht. Du siehst so schwarz. Du musst wieder an die Menschen glauben. Ich helfe dir. Ich kann nicht. Du musst. Sieh mal, es ist doch alles gut gegangen. Du bist frei. Wir sind doch nicht mehr im Mittelalter. Wir leben im 20. Jahrhundert. Schließlich leben wir noch in einem Rechtsstaat. Ja, noch. Hab Vertrauen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass es natürlich nicht gut ist, wenn man gegen Gesetze verstößt. Aber ja, in der damaligen Zeit ist es anscheinend nicht so schlimm gewesen, weil dann wäre er ja sanktioniert worden. Ich fand es halt sehr gut, dass er so den eigentlichen Täter überführt hat und die Unschuldigen freigesprochen wurden. Auch nach dem Magdeburger Justizskandal ist Otto Bußdorf in der Presse präsent. Die Berliner Illustrierte Zeitung porträtiert ihn. Tageszeitungen veröffentlichen Artikel zu seinem Geburtstag. Er ist berühmt. Aber die rechte Presse attackiert ihn. Die NSDAP-Zeitung Der Angriff warnt 1929 vor Bußdorf. Einladungen von nationalgesinnten Gutsbesitzern zur Jagd nehme er nur an, um dabei Waffenverstecke aufzuspüren. Wegen dieser Unterstellung verklagt Bußdorf den presserechtlich Verantwortlichen. Es ist der Gauleiter von Berlin, Josef Goebbels. Unterstützt wird Bußdorf vom Berliner Polizeipräsidenten und dem sozialdemokratisch orientierten Verband preußischer Polizeibeamter, der ihm einen Rechtsanwalt zur Seite stellt. Der beantragt sehr öffentlichkeitswirksam, den Reichstagsabgeordneten Goebbels zu verhaften, sollte er nicht vor Gericht erscheinen. Goebbels verschwitzt den Termin, wie er in seinem Tagebuch schreibt, wird verhaftet und ins Berliner Polizeipräsidium gebracht. Das ist dort ein Triumph. Die Judenpresse heult vor Freude. Ich muss meine Sachen abgeben und werde dann unter dem hohen Gelächter von Zuhältern und Dieben in die Zelle gesperrt. Dann ab unter Bedeckung nach Moabit. Da ist die ganze Presse versammelt. Staatsanwalt Stehnig, dieses Schwein, hetzt gegen mich. Und dann brülle ich los. Alle Wut schleudere ich dem Gericht ins Gesicht. Die ganze Infamie dieses Kesseltreibens. Das Gericht verurteilt Goebbels zu 900 Mark Geldstrafe. Das lässt sich ertragen. Im Januar 1933 kommen die Nationalsozialisten und Adolf Hitler an die Macht. Im Februar brennt der Reichstag. Anlass für die Nationalsozialisten, Grundrechte außer Kraft zu setzen und mit Terror die politischen Gegner einzuschüchtern. Die SA verschleppt, foltert und tötet Menschen, ohne Strafverfolgung fürchten zu müssen. Im April 1933 beginnt die sogenannte Säuberung des Beamtenapparats. Eine polizeiinterne Sonderkommission verlangt von Bußdorf eine Erklärung über seine Haltung zum neuen Regime. In einer dienstlichen Äußerung beruft er sich auf seine Verdienste für die nationalsozialistische Bewegung. Während des Angriffprozesses kam die Frau des Herrn Heinrich Becker zu mir und wir haben über den Prozess viel gesprochen, weil ihr Mann damals im Büro des Herrn Dr. Goebbels als Sekretär tätig war. Auf ihr Ersuchen habe ich dann als Sympathisierender vom Februar 1931 an jeden Monat erst eine Mark, dann zwei Mark gezahlt, weil ich den Wert der Partei erkannt hatte. Heinrich Becker, dessen Schwiegereltern Bußdorfs Nachbarn in Uhlenhorst sind, bestätigt dessen Darstellung. Bußdorf kenne ich seit Mitte 1928, als ich in der nationalsozialistischen Bewegung aktiv wurde. Es war mir bekannt, dass Bußdorf damals mehr zwangsweise als freiwillig der SPD angehörte. 1931 wurde von Bußdorf selbst wiederholt Geld auf den Sammellisten der NSDAP gezeichnet. Zu damaliger Zeit erschien im Angriff ein Artikel, der Bußdorf bezichtigte, irgendwelche Waffenschiebungen gemacht zu haben. Er wurde daraufhin vom Polizeipräsidium dienstlicherweise angehalten, Klage gegen den Herausgeber Dr. Goebbels anzustrengen. Als dies akut war, kam er sofort zu mir und bat mich, Dr. Goebbels zu verständigen, dass dies nicht etwa eine private Klage von ihm aus sei. Ich habe Dr. Goebbels sofort informiert. Bußdorf hatte noch während des Prozesses Dr. Goebbels seine drei Bücher mit eigenhändiger Widmung von mir überreichen lassen. Ich selbst litt damals unter vielen Verfolgungen und Überfällen durch die KPD und SPD. Und Bußdorf hat mir nicht nur wiederholt seinen persönlichen Schutz angeboten, sondern mir auch die Mittel zur Verfügung gestellt, dass ich mich selbst schützen konnte. Daher kann ich dem Kriminalkommissar Bußdorf kein anderes Zeugnis ausstellen, als einen unbeirrbaren nationalsozialistischen Charakter zu haben. Heil Hitler. Becker. Berlin-Köpenick. Ich denke schon, dass es für ihn eine große Rolle gespielt hat, seine Macht ausüben zu können. Er hat den Polizeiberuf auf seine Art und Weise ausgeführt, war Polizist durch und durch. Ihm war es egal, unter wem er dient. Ihm war es halt nur wichtig, dass er seinen Polizeiberuf ausüben konnte. Die Sonderkommission überprüft Bußdorfs Angaben, seine Rolle im Magdeburger Verfahren und im Prozess gegen Goebbels und empfiehlt schließlich seine Entlassung. Die Sonderkommission neigt der Auffassung zu, dass Bußdorf heute wie früher seinen persönlichen Vorteilen folgend mit kühler Berechnung sich jetzt auf die Seite seiner früheren politischen Gegner geschlagen hat. Kennt man sein betont gehässiges Verhalten gegen Dr. Goebbels, bei dem er sich der Hilfe eines jüdischen Anwalts bediente, weiß man dann noch, dass Bußdorf zu derselben Zeit nicht scheute, Beziehung zur NSDAP zu suchen, wohl aus der Erkenntnis heraus, dass sich die Dinge bald wandeln könnten, so bildet sich unschwer ein Urteil über Bußdorf heraus, das ihn als charakterlos, gefährlich und bis zu einem nicht zu überbietenden Grade unzuverlässig bezeichnen muss. Ende März 1934 wird Bußdorf aus dem Staatsdienst entlassen. Er ist 55 Jahre alt und bekommt 3/4 seiner Beamtenpension zugesprochen. Das hat ihn wahrscheinlich sehr gekränkt. Denn nach dem, was er alles erreicht hat und die Erfolge, die er erzielt hat, die haben ihn ja auch sein Selbstbewusstsein gestärkt. Und dass er plötzlich so abgeschoben wird, das hat ihn wahrscheinlich maßlos gekränkt. Und da hat er immer wieder versucht, wieder in den Polizeidienst zu kommen. So denke ich mir das. Bußdorf schreibt Beschwerdebriefe an Parteiinstanzen. Seit über 3 Jahren zahle ich der NSDAP Beiträge. Stehe also von allen Kriminalbeamten vielleicht am längsten der Partei nahe. Seit 1. April 1933 bin ich Parteimitglied und Angehöriger der SA, sogar Scharführer und Leiter der Abteilung 1E im Stab der Standarte 15. Es liegt bestimmt nicht in der Absicht unseres Führers Adolf Hitler, einen Beamten seiner Ehre zu berauben und ihn strafweise aus dem Amte zu entfernen, wenn er lediglich seine Pflicht tat, als er einen von der Justiz gemachten Fehler wiedergutmachte. Ich denke mal schon, dass seine Karriere im Vordergrund stand und dass er halt so niederträchtig war, um sich dann mit der SA einzulassen. Leiter des SA-Sturms in Uhlenhorst, dem sich Bußdorf anschließt, ist Friedrich Plönske. Er setzt sich beim Sicherheitsdienst der SS für Bußdorfs Verbleib im Polizeidienst ein. Bußdorf habe sich gegen den beleidigenden Artikel wehren dürfen, schreibt er, aber keinen Einfluss auf den vom Polizeiverband beauftragten jüdischen Rechtsanwalt gehabt. Plönske gelingt es sogar, beim Berliner Polizeigeneral und SS-Offizier Kurt Dalüge vorzusprechen, der den Fall Bußdorf dann auf die Tagesordnung für eine Besprechung mit seinem direkten Vorgesetzten Heinrich Himmler setzt. Allerdings mit einer anderen Intention. Bußdorf belästigt die verschiedensten Instanzen, unter anderem auch den Führer, fortgesetzt mit seinen Eingaben und verleumdet hierbei leitende Beamte in der unglaublichsten Weise. Es soll jetzt gegen Bußdorf strafrechtlich wegen Beleidigung vorgegangen werden. Bußdorf bemüht sich um Aufnahme in die NSDAP. Doch das Parteigericht im GAU Groß-Berlin lehnt sein Anliegen ab. Bußdorf wendet sich an das oberste Parteigericht in München. Ein Spruch eines Gerichtes ohne Anhören des Beschuldigten und Bekanntgabe der Anklage ist in einem Rechtsstaat eine Unmöglichkeit. Auch beim obersten Parteigericht scheitert er. Aber er schreibt weiter Beschwerdebriefe. Die Gestapo verwarnt ihn mehrmals wegen seiner Eingaben. Schließlich verhaftet sie ihn. Er ist ja auch in Oranienburg gewesen. Also er hat im Grunde genommen mit allen im Clinch gelegen. 1936 kommt Bußdorf für 3 Wochen in Gestapo-Haft. 1937 ist er 4 Monate als sogenannter Schutzhäftling im KZ Sachsenhausen bei Oranienburg. Insgesamt hat er etwa 200 Eingaben geschrieben. Bei der Besetzung Berlins durch die Rote Armee im Mai 1945 ist Otto Bußdorf 66 Jahre alt. Der von den Besatzern eingesetzte kommunistische Bürgermeister von Köpenick bescheinigt ihm im Mai 1945 Otto Bußdorf hat sich vom ersten Tage der Bildung der Zivilverwaltung an zur Verfügung gestellt. Ohne seine Hilfe wäre es schwer möglich gewesen, das Sicherheitsamt auf den heutigen, relativ guten Zustand zu bringen. Ich selbst kenne Herrn Bußdorf seit Jahren. Er ist Antifaschist, seine politische Zuverlässigkeit kann von mir bestätigt werden. Bußdorf beantragt, mit Hinweis auf seine Zeit im KZ, die Anerkennung als Opfer des Faschismus. Mit Erfolg. Er bewirbt sich bei der Brandenburger Polizei und legt seinen Lebenslauf vor. Aus dienstlichen Gründen war ich 1933 kurze Zeit der SA beigetreten, wurde aber ausgestoßen und von der Gestapo zweimal festgenommen und schließlich in das Konzentrationslager Sachsenhausen überführt, weil ich einen alten Kämpfer des Raubmordes überführt und nachgewiesen hatte, dass man den jüdischen Großindustriellen Haas unschuldig in Haft genommen hatte. Nach dem Einmarsch der Roten Armee zog ich die erste Berliner Polizeidienststelle in Köpenick auf, wo ich noch jetzt stellvertretender Inspektionsleiter bin. Von 1933 bis 1945 war ich dienstentlassen. Der NSDAP habe ich nicht angehört. Die Brandenburger Polizei stellt ihn als Lehrer an der Polizeischule ein. Kurz darauf aber taucht das Schreiben von Heinrich Becker auf, indem er Bußdorf bescheinigt hatte, die NSDAP bereits 1931 finanziell unterstützt und einen unbeirrbaren nationalsozialistischen Charakter zu haben. Bußdorf wird der Status als Opfer des Faschismus wieder aberkannt. Er erhebt Einspruch. Mehrfach. Obwohl auch die Brandenburger Polizei von seiner Beziehung zu den Nazis erfährt, bleibt er im Polizeidienst. Bis seine Beteiligung an der Köpenicker Blutwoche bekannt wird. Vom 21. bis 26. Juni 1933 werden in einer exzessiven Gewaltaktion der SA etwa 500 Menschen in Köpenick gefangen genommen und zum Teil gefoltert und ermordet. Vom S-Bahnhof Köpenick sind es nur 5 Minuten zu Fuß bis zum Amtsgericht. Von der Straße aus gelangt man durch ein Seitentor direkt auf den Hof, wo sich der Eingang zur Gedenkstätte für die Köpenicker Blutwoche befindet. Wir befinden uns an einem sehr zentralen Ort hier in Köpenick, und zwar im Amtsgericht, im Gefängnistrakt dieses Amtsgerichts. Dieses Gefängnis war im Rahmen der Köpenicker Blutwoche die zentrale Haft- und Folterstätte und wurde für diese Aktion von der SA beschlagnahmt. Wir befinden uns jetzt im Erdgeschoss und im ersten Stock dieses Gefängnisses befand sich der sogenannte Betsaal oder die Gefängniskapelle. Barbara Ziebler ist Historikerin beim Heimatmuseum Köpenick. Dieser Ort war zentraler Ort der Folterung und der Ort, wo dann die Verhafteten zu Tode kamen. Der Betsaal ist der größte Raum, vom Treppenhaus offen zugänglich. Was hier geschieht, bekommen alle SA-Leute im Gebäude mit. Wir müssen uns das so vorstellen, dass die Verhafteten zunächst mal fast alle in die Sturmlokale der SA im Bezirk hier verschleppt worden sind. Und dann nach Folterung hat man die Verhafteten nach Hause entlassen oder sie dann hier ins Amtsgerichtsgefängnis gebracht. Und hier vor Ort sind namentlich also 23 Menschen ermordet worden. Sie sind aufs Übelste zugerichtet und fiesch erschlagen worden. Anders kann man es nicht bezeichnen. Die Gerichtsmediziner trauen sich zu diesem Zeitpunkt noch, Obduktionen von Nazi-Opfern durchzuführen und damit Beweise zu sichern. Sie listen auf: abgeschnittene Hoden, Ohren und Nasen, mit Säure verätzte Haut, mit Teer beschmierte Wunden. Ich würde schon sagen, dass sich in der Köpenicker Blutwoche eine ganz bestialische Brutalität entfaltet hat. Das unterscheidet vielleicht die Köpenicker Blutwoche von anderen, also Folterstätten in Berlin oder reichsweit. Die Kunde davon, dass hier Folterungen geschehen sind, hat sich sehr schnell verbreitet, weil ja einige Opfer auch entlassen wurden. Die sind in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert worden. Im Krankenhaus Köpenick haben Ärzte protestiert, massiv protestiert und haben gesagt, dass sie noch nie solche entsetzlichen Verletzungen, die eben nicht auf einen Unfall zurückgeführt werden konnten, sondern auf Folterungen gesehen hätten. Eines der Opfer ist der SPDler und Gewerkschaftssekretär Paul von Essen. Er wird aus seinem Haus geholt und zur Gaststätte Seidler in der Siedlung Uhlenhorst gebracht. Otto Bußdorf hat an diesem Tag dienstfrei. Wenn er nun an dem Tag nicht zu Hause gewesen wäre, dann wäre ihm das alles wahrscheinlich nicht passiert. Aber es ist ihm passiert und sein Diensteifer ist natürlich so gewesen, dass er diese Vernehmung durchgeführt hat, weil man das von ihm erwartet und verlangt hat. Und wahrscheinlich hat er auch Angst gehabt, das nicht so zu tun. Obwohl er den kannte, den von Essen. Ne? Die kannten sich ja. Geht man auf der Nordseite des S-Bahnhofs Köpenick am Bahndamm entlang in Richtung Osten, kommt man nach 10 Minuten zur Siedlung Elsengrund. Zweistöckige Reihenhäuser mit winzigen Vorgärten. Die Straßen treffen an einem kleinen Platz aufeinander, der nach Paul von Essen benannt ist. An seinem damaligen Wohnhaus ist eine Gedenkplakette angebracht. Die Erinnerung daran ist natürlich immer da, wenn man da vorbeigeht. Aber letztendlich ist doch das so, dass es abgeschlossen ist. Ist vorbei. Und da drüben wohnte der Plönske. Dahinter der Laterne, links das Haus. Und in der unteren Wohnung wohnten die wohl. Der war Klavierstimmer. Und er wohnte da mit seiner Mutter. Die wohnten da. Und hier ist das Haus von Bußdorf. Schräg gegenüber. Dazwischen eine Art Dorfanger. Entfernung etwa 100 Meter. Zu Seidler. Das ist hier einmal bis zur Mahlsdorfer Straße ran und dann nach links. Das ist nicht weit. Das hier hörte ja im Grunde genommen dazu. Das war eine Gaststätte, die also allgemein genutzt wurde. Ich habe Ihnen ja die Bilder gezeigt von der Hochzeit meiner Eltern, dass die da eben auch gefeiert haben. Und die haben viel gefeiert. Großer Saal. Wir gehen mal jetzt nach links rüber. Jetzt kommt einmal erst dieser Gedenkstein. Da ist der Gedenkstein. Hier auf der rechten Seite, auf diesem Mittelteil. Und dahinter, auf der anderen Straßenseite, wo dieses kleine Haus ist, da war mal dieses Seidler. Ja, hier ist mal zum Gedenken an die Köpenicker Blutwoche, an die Opfer. Hier wurden im Juni 1933 im ehemaligen SA-Sturmlokal aufrechte Antifaschisten grausam misshandelt und ermordet. Das ist der Stein. Und zum Gedenktag im Juni werden hier auch immer Blumen abgelegt. Das ist also immer noch in Erinnerung. Im Februar 1948 wird Otto Bußdorf verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, dass er im SA-Sturmlokal Seidler den dort misshandelten Paul von Essen verhört habe, zu Waffen, die die SA bei ihm gefunden haben will. Obwohl ich der SA noch nicht angehörte, ließ mich in den Nachmittagsstunden der damalige Sturmführer Plönske in das Lokal Seidler rufen. Er erklärte mir dort, dass die SA auf höheren Befehl eine Aktion gegen politische Gegner unternommen und bei dem einen Gewehre und Patronen gefunden habe, die ich als Schießsachverständiger des Polizeipräsidiums begutachten solle. Da mir bekannt war, dass die SA Hilfspolizei war, musste ich diesem Ersuchen nachkommen. Im Gastzimmer saß an einem Tisch ein von 2 SA-Männern bewachter Mann. Vor ihm lagen etwa 20 Patronen, die ich sofort als Jagdpatronen bezeichnete. Auf Befragen gab dieser Mann an, der mit dem später ermordeten von Essen identisch war, dass er Jagdaufseher sei. Darauf erklärte ich, dass er die Patronen und auch die dazugehörigen Gewehre besitzen und führen dürfe. Als man mir jedoch ein zusammenlegbares, mit Schalldämpfer versehenes Gewehr des von Essen vorlegte, bezeichnete ich es sofort als Wilddiebsgewehr, zu dessen Führung er nicht berechtigt sei. Nach dieser amtlichen Tätigkeit, die etwa 20 Minuten dauerte, begab ich mich wieder in meine Wohnung und habe sie nicht wieder verlassen. Was dann mit dem von Essen geschehen ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Dieser Darstellung widersprechen sowohl bei Seidler misshandelte Regimegegner als auch SA-Leute. Sie sagen aus, dass Paul von Essen misshandelt wurde und Bußdorf das mitbekommen haben muss. Er war anwesend und hat diese Vernehmung durchgeführt. Das ist Fakt. Und er hat eben auch festgestellt, dass das Waffen waren, dieses Wilddiebrei-Gewehr, das, was der da so zusammengeklappt unter der Joppe tragen konnte, dass er das hätte nicht haben dürfen. Die ohnehin schon brutale Vorgehensweise der SA steigert sich am späten Abend des 21. Juni zu einem tagelang anhaltenden Gewaltexzess, als im Amtsgerichtsgefängnis die Nachricht eintrifft, dass Anton Schmaus, ein junger Sozialdemokrat und Nachbar Paul von Essens, den SA-Eindringlingen mit einer Pistole entgegengetreten sei und zwei von ihnen auf der Stelle erschossen und einen dritten schwer verletzt habe. Nur mit einer Badehose bekleidet, flüchtet Anton Schmaus durch den Wald zum nächsten Polizeirevier, wo er sich Schutz erhofft. SA-Männer machen ihn dort jedoch ausfindig und einer schießt ihn vor den Augen der Polizisten nieder. Ein halbes Jahr später erliegt Schmaus im Polizeikrankenhaus der Verletzung. Die erschossenen SA-Männer werden in der Gaststätte Seidler aufgebahrt und 5 Tage später beerdigt. Zum Staatsbegräbnis der 2 ermordeten SA-Leute. Mindestens 100.000 Menschen unterwegs. Ganz groß und sehr ergreifend. Ich rede am Grabe. Viel an Ehren und Empörung. Im Krankenhaus bei dem schwer verletzten SA-Mann Klein. Er wird kaum durchkommen. Entsetzlich, wie er mit dem Tode ringt. Er lallt Grüße an den Führer. Goebbels erwähnt in seinem Tagebuch nicht, dass der Chefarzt des Krankenhauses ihn bei diesem Besuch bat, sich auch die grausam zugerichteten Opfer der SA-Aktion anzusehen. Eine Woche später ist in der Zeitung zu lesen: Geheimnisvoller Leichenfund bei Köpenick. Die Mordkommission wurde nach Wendenschloss bei Köpenick gerufen. Arbeiter sahen in der Dame ein Paket treiben, das sie ans Ufer zogen. Es stellte sich heraus, dass es ein mit einem Feldstein beschwerter Sack war, der einen Toten enthielt. Die Leiche muss schon einige Tage im Wasser gelegen haben. Die Ermittlungen der Mordkommission sind im Gange. Es ist die Leiche des Paul von Essen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn das nicht berührt hat. Denn es ist ja doch eines durchgesickert, wie die dort behandelt worden sind. In Otto Bußdorfs Ordner, den seine Enkeltochter aufbewahrt, befindet sich auch die aus einer Zeitung ausgeschnittene Todesanzeige für Paul von Essen. Ich denke mal, dass der Herr Bußdorf sich mit den offensichtlichen Mördern der SA so eingelassen hat, weil er aus meiner Sicht sehr egoistisch war und im Endeffekt nur an sich gedacht hat und daraus seinen Vorteil gezogen hat, denke ich. Im Mai 1949 wird Otto Bußdorfs Haftbefehl aufgehoben. Nach über einem Jahr kommt er aus dem Gefängnis frei, ohne Auflagen. Zu dieser Zeit kann man noch ohne große Probleme in den Westteil Berlins ziehen. Bußdorfs Frau und seine Töchter versuchen, ihn zum Umzug zu bewegen. Sie haben ihm nahegelegt, zu gehen. Das weiß ich. Also nach dem Westen zu gehen. Und da hat er gesagt, er hat nichts gemacht und er bleibt hier. Er möchte also nicht sein Haus verlieren und er hat nichts getan. Alle haben ihm zugeredet, geh doch rüber. Und es wird ihm manchmal der Gedanke gekommen sein, ja, wärst du mal gegangen. Denn wenn ich an den Dr. Braun denke, der hätte ihn vielleicht auch in irgendeiner Weise aufgefangen. Aber er war da der Meinung, er hätte nichts Unrechtes getan. Heinz Braun, der Anwalt im Magdeburger Mordfall, war 1933 nach England geflüchtet. 1945 kam er zurück und arbeitete für das Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg. 1946 wurde er Generalstaatsanwalt, ein Jahr darauf Justizminister im Saarland. Als er von Bußdorfs Schicksal und den Vorwürfen erfährt, versichert er Bußdorfs Familie, sich für ihn einzusetzen. Ich denke mal, dass er nicht in den Westen geflüchtet ist, weil er halt dachte, dass ihm keiner was kann, dass das eh nicht bewiesen werden kann. Aber es ist ihm ja dann doch zum Verhängnis geworden. Nach 3 Wochen in Freiheit wird Otto Bußdorf erneut verhaftet. Er wollte nicht schuldig an dem Tod dieser Menschen gewesen sein. Das denke ich mir, das ist der Kern der ganzen Sache. Er hat es abgelehnt, dass man ihm diese Schuld zuweisen konnte. Er hat das nur aus reinem Pflichteifer getan. Aber dass das solche Folgen haben würde, ist eben das Problem. Im Sommer 1950 beginnt vor dem Ostberliner Landgericht der Prozess gegen Plönske und andere, die Verantwortlichen und Beteiligten der sogenannten Köpenicker Blutwoche. Otto Bustorf ist einer von 61 Angeklagten. Ich habe nie einen Antrag gestellt, eine Partei einzukommen, und da muss er mir vorgelegt werden. Angeklagter, wollen Sie das Sinnlose leugnen und diese unwahrscheinliche Einstellung nicht aufgeben? Nein. Wollen Sie nicht der Wahrheit die Ehre geben und sich zu Ihrem Lebenslauf bekennen? Ihren Lebenslauf, den ich Ihnen noch einmal vorhalte. Ein Lebenslauf, den Sie im Jahre 1938 geschrieben haben. Und in dem Sie sagen, wurde ich im Februar 1931 förderndes Mitglied der NSDAP. Ich trat der Partei bei. Haben Sie damals nach Ihrer Meinung einen falschen Lebenslauf geschrieben? Ja. Der DDR-Rundfunk zeichnet die Verhandlung auf. Aber von Bustorfs Vernehmung ist nur der Teil erhalten, in dem es um seine NSDAP-Mitgliedschaft geht. Das stenografische Protokoll aber gibt auch über anderes Auskunft. Etwa darüber, dass Bustorf wenige Tage nach den Morden Mitglied in Plönskes SA-Sturm wurde. Der Prozess endet mit 15 Todesurteilen. 9 der Verurteilten sind noch vor dem Prozess in den Westen gegangen. Die 6 Anwesenden, darunter Friedrich Plönske, werden 1951 hingerichtet. Bustorf wird zu 25 Jahren Zuchthaus, 5 Jahren Gefängnis und Einzug seines Vermögens, also seines Hauses, verurteilt. Seine Familie muss das Haus verlassen. Sie zieht in eine Wohnung in der Nachbarschaft. Bustorf kommt in das Zuchthaus Brandenburg-Görden. Das ist doch bloß Politik. Wie kann man dann einer Familie auch noch das Haus und das Eigentum entziehen? Im Januar 1956 erfährt Bustorfs Anwältin, dass mehrere Mitverurteilte begnadigt und entlassen worden sind. Sie fragt beim Generalstaatsanwalt der DDR an, ob nicht auch für Bustorf die Entlassung im Gnadenweg möglich sei. Die Antwort? Obwohl Bustorf sicher nicht selbst Antifaschisten misshandelt hat, so hat er doch in Wirklichkeit eine noch üblere Rolle gespielt als andere Mitverurteilte. Die von ihm durchgeführten Vernehmungen dienten den SA- und SS-Banditen immer wieder als Begründung für neue Misshandlungen und letzten Endes auch für die Ermordung von Antifaschisten. Ein Jahr später erklären die Gefängnisärzte, dass der 79 Jahre alte Bustorf haftunfähig sei. Doch obwohl auch der Generalstaatsanwalt eine Entlassung befürwortet, bleibt das Innenministerium hart. Seiner Frau sagt Bustorf, dass er mit seinen entzündeten Augen kaum noch sehen, schon gar nicht lesen könne. Nur noch Radio hören sei ihm geblieben. Am liebsten höre er Musik und nennt den Schlager der Saison Weißer Holunder. Eher nebenbei erzählt er, dass er einen alten Bekannten getroffen habe. Also der Schröder, der junge Mann, der in dieser Affäre Blum als Mörder dann erkannt wird, der hat in Brandenburg eingesessen. Und eines Tages sind sich die beiden begegnet. Und der hat meinen Großvater darum gebeten, ob er sich nicht für ihn einsetzen könnte, dass er freilassen wird. Och, guck da mal an, da treffen die sich nun wieder. Otto Bustorf stirbt am 19. August 1957 im Zuchthaus Brandenburg-Görden. 1974 wird der letzte Verurteilte der Köpenicker Blutwoche entlassen. Die juristische Verarbeitung ist damit für die DDR-Justiz abgeschlossen. Zuvor hatte sich die Generalstaatsanwaltschaft der DDR zu dem Prozess von 1950 noch einmal geäußert. Aber nur intern. Anlass sind die in Abwesenheit Verurteilten, die im Westen leben. Für sie bestehen in der DDR noch Haftbefehle. Nun befürchtet man, dass die gerade vereinbarten Reiseerleichterungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR einen der Verurteilten verleiten könnte, in oder durch die DDR zu reisen. Dann wäre er verhaftet worden, hätte aber nach DDR-Recht einen neuen Prozess verlangen können. Und einen neuen Prozess will man unbedingt vermeiden. Zwangsläufig waren damals die Anforderungen an die Beweise nicht so hoch, wie das in einer neuen Hauptverhandlung zu erwarten wäre. Es ist auch objektiv einzuschätzen, dass selbst bei gleicher Beweislage wie 1950 zu erwarten wäre, dass die neuen Strafen niedriger liegen könnten. Das könnte als Korrektur des historisch bedeutsamen Prozesses verfälscht werden. Das Ende der DDR macht die Köpenicker Blutwoche erneut zu einem Fall für die Justiz. Politisch motivierte Urteile von DDR-Gerichten können nun von einem Kassationsgericht überprüft werden. Sowohl die Berliner Staatsanwaltschaft als auch Renate Ulrich beantragen die Aufhebung des Urteils gegen Otto Bußdorf. Ich habe damit die Erwartung verbunden, dass man in der heutigen Bundesrepublik die Sache anders betrachtet. Das war eigentlich unsere ganze Hoffnung. Die Tageszeitung Taz berichtet über die eintägige Verhandlung im August 1992. Der Prozess am vergangenen Dienstag war gespenstisch. Nach dem Kassationsrecht hat das Gericht nur darüber zu befinden, ob das beanstandete Urteil politisch begründet war und unter schwerwiegenden Rechtsfehlern zustande kam. Zur Entscheidung werden nur die alten Gerichtsakten und das Urteil herangezogen. Eine erneute Beweisaufnahme erfolgt nicht. Die vierte Strafkammer des Ostberliner Landgerichts ist der Meinung, dass sich Bußdorf durch die Vernehmung von Paul von Essen aktiv an dessen Verfolgung beteiligte und für seine Ermordung mitverantwortlich gewesen sei. Dieser Auffassung schließt sich die 52. Kassationskammer des Landgerichts jetzt voll an. Ich bin so maßlos enttäuscht gewesen, ja? Ich kann nur sagen, mich hat noch nie jemand so gedemütigt wie diese Aussage des Gerichtes. Die haben ihn ja im Grunde genommen zum Mörder gestempelt. Den Bruch im Leben Bußdorfs würde ich ganz klar in den Taten der Köpenicker Blutwoche sehen, die ihn dann eingeholt haben in dem Prozess 1950, dass ihm das doch auf Deutsch gesagt das Genick gebrochen hat. Ich lese ja nun das auch einigermaßen bewusst hier, ja. Und es ist ja eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was er sagt und was ihm vorgeworfen wird. Und da denke ich manchmal, dass er sich doch für schlauer hält als die anderen oder hielt. In seiner Bachelorarbeit zieht Marco Gröschel ein Fazit. Trotz der intensiven Beschäftigung mit Bußdorfs Leben ist es schwierig zu verstehen, wie eine so vielversprechende Karriere ein so tragisches Ende nehmen konnte. Über die Darstellung eines Einzelschicksals hinaus wurde deutlich, dass es wichtig ist, als Polizist nicht vom richtigen Weg abzukommen. Darin kann man auch wichtige Lehren für heute ziehen, denn einzelne Fehltritte, besonders so gravierende wie im Falle Bußdorfs, können eine noch so bemerkenswerte Karriere in den Hintergrund treten lassen. Wenn er als Strafgefangener in Brandenburg-Görden dann die Person trifft, die er selber ins Gefängnis verbracht hat, schon krass, ja. Der Kommissar aus Köpenick, Otto Bußdorf, eine Polizistenkarriere vom Kaiserreich bis zur DDR. Ein Feature von Peter Hillebrand. Es sprachen Annabelle Leib, Bodo Primus, Jens Winterstein und Thomas Höhne. Ton und Technik: Daniel Sänger und Angela Raymond. Regie: Tobias Krebs. Redaktion: Walter Filz. Produktion: Südwestrundfunk 2015.